Soll ich Dreck fressen oder was? So oft stand ich im Regen kalt, lief er die Stirn hinab. Wie Hulk sind die Gefühle nicht zu kontrollieren, denn wir alle wissen, was uns wird im Altenheim passieren. Wir sterben dann und haben keine Chance, die Sünden von uns endlich zu laden. Den Tod erlebt man wie in Trance, hoffentlich werden wir ehrenvoll begraben. Die Frage ist, was wird uns im Himmel erwarten? In der Bibel Eden hieß der Garten, oder wird man uns in die Hölle jagen, um uns für alte Taten zu bestrafen? Wir wissen es nicht, das ist doch besser so. Himmel oder Hölle, weißt du es, Bro? Alles hat einen tieferen Sinn, der uns erklärt, warum ich bin. Meine Nacht, der Sterne mildes Schweigen. Dort, ich seh es aus der Erde steigen. Unterm Rasen quillt hervor es leise. Flatter Flammen drehen sich im Kreise. Ungelebtes Leben zuckt und lodert aus der Körperkraft, die hier vermodert. Abgemähter Jugend, letztes Walten, letztes Glut verrauscht und Wunsch gestalten. Schweben über deinem Grabe, schnell umarmte dich der Tod, oh Knabe, den wir alle liebten, die dich kannten, dessen Augen wie zwei Sonnen brannten, dessen Blicke Seelen unterjochten, dessen Pulse stark und feurig pochten, dessen Worte schon die Herzen lenkten, den wir weinend gestern hier versenkten. Durch die Brandung mit verstürmten Haare seh ich einen kühnen Schiffer fahren. Einen jungen Krieger seh ich toben, Helm bedeckt, das lichte Schwert erhoben. Einer stürzt sich auf die Rednerbühne, weites Volksgetose herrscht der Kühne. Ein Gedräng, ein Kämpfen, Ringen, Streben, Arme strecken sich und Grenze schweben. Meine Nacht, der Sterne mildes Schweigen, Gott, ich seh es aus der Erde steigen. Unterm Rasen quillt hervor es leise, flatter Flammen drehen sich im Kreise. Ungelebtes Leben zuckt und lodert aus der Körperkraft, die hier vermodert. Abgemähter Jugend, letztes Walten, letztes Glut verrauscht und Wunsch gestalten. Wieso Beats?